Es ist halt wirklich so, dass es Leute gibt, die ja komplett durchfahren, auch im Winter, und dann ist es auch egal, was da für ein Wetter ist. Das sind da schon die richtig die krassen Leute. Ja, das ist der Mario, der fährt den Zum ganzen ganz Beispiel. Also sehr. da muss ich echt, also Mario fährt kein ich hab keine Zwift. Rolle. Hallo und herzlich willkommen zur 197. Episode der Wechselzone. Ja, an meiner Seite erstmal der Adrian. Hallo Adrian. Hallo. Und ich bin ganz, Hi. ganz, ganz, ganz unhöflich heute gewesen, denn wir haben hier einen Special Guest eingeladen, den Mario. Herzlich willkommen, Mario. Ja, hallo, ihr beiden. Wie geht's dir, Mario? Gut, ja, eigentlich gut. Wir haben bei uns Sturm und Herbstwetter, wollte ich schon sagen. Aprilwetter haben wir. Also katastrophal. Normalerweise müsste ich ja heute noch zum Training. Adrian, ich weiß nicht 100%, ob es hinhaut. Ich weiß es nicht. Schauen wir mal. Ist auf Also jeden ich war Fall. draußen heute, das war übelst, das war echt übelst. Also, und der Hammer ist der, ich kam nach Hause und eine Viertelstunde später kam echt Sonne raus, ne? Und da wurde es echt zeitlang, wurde es richtig schön. Aber dann, wie du sagst, also auch hier gestürmt ohne Ende und hat sich zugezogen, dann hat es wieder angefangen zu schütteln. Auf jeden Fall, was war ich irgendwie, 1 Stunde 15 unterwegs. Ich war pitschenass, ich habe gesagt, jetzt fahre ich heim, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Ja. Ja, Mario, hast ja schon ein bisschen erzählt, dass du, man könnte sich schon mal raushören, dass du einen Trainer hast, der dir quasi jetzt gerade gegenüber sitzt. Ja, genau. So kommt vielleicht auch ein bisschen die Connection. Aber ja, für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die dich noch nicht kennen, ja, erzähl doch mal ein bisschen was von dir. Ja, ich bin der Mario Schild aus Niederzissen in der Eifel. Also in der Eifel, also aus dem Brohltal Richtung Nürburgring. Und mein Spitzname ist Schildi. Vielleicht kennen mich von meinem Team die meisten mit dem Namen oder auch die, die unseren Podcast hören. Ich bin im Team von Coffee and Chain Rings. Und ja, ich bin fast 52 Jahre alt, also schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Und ja, und fahre Mountainbike. Ja, und das verdammt gut. Und das wollte ich gerade sagen. Das haben wir am eigenen Leibe erfahren vor ein paar Tagen. Ich habe halt einen guten Trainer, ne? Ich weiß nicht, ob der dich da so unterstützt, dass du so verdammt gut fährst, aber gut, da kommen wir später nochmal zu. Der ist schon gut gekommen. Genau. Adrian, wie geht's dir so? Hast du dich gut erholt? Ja, also wie gesagt, ich war auch heute schon draußen mit meinem Gravelbike und ja, dementsprechend habe ich mich da ausgetobt bei dem Wetter. Ist er aus, also ist, von oben bis unten einfach eingesaut. Also war schon richtig, aber so macht es auch Spaß. Aber wie gesagt, nach etwas mehr als 1 Stunde komplett nass und dann wurde es mir auch so ein bisschen zu bunt. Da habe ich mir gedacht, ich will nicht riskieren. Eigentlich wollte ich 2 Stunden fahren, aber ja, mit dem Aprilwetter ist das halt irgendwie so, ja, man weiß nicht, ne, was hier los ist. Also einmal scheint die Sonne, dann regnet es, dann scheint die Sonne, dann regnet es und dazwischen stürmt es dermaßen, dass ich zwei, drei Situationen also über die Felder hatte. Da musste ich mich schon ordentlich am Lenker halten. Also das war schon echt übel. Ja, da hätte mein Rennrad wahrscheinlich weggeblasen worden. Ja, mit deinen Felgen bestimmt, ja. Das Ja. kann sein, ja. Also ich muss sagen, mir geht es langsam wieder ein bisschen besser. Dazu kommen wir aber später. Also wenn ich habe echt ein bisschen Schmerzen, aber ja, dazu kommen wir ein bisschen später. Deswegen will ich jetzt hier noch nicht so vorpreschen, wie es meinem Gemütszustand steht. Aber dann lass uns doch mal beginnen. Auch der Grund, warum der Mario dabei ist, denn wir haben am Samstag uns im schönen Westerwald getroffen. Zu dritt. Draußen auf Mountainbikes und haben eine ganz, ganz schöne Runde gefahren, die der Adrian ausgesucht hat, was natürlich auch sehr viel aussagt über mein momentanes Sehr, Wissen sehr hier. gewagt war das Ganze. Das vor allem. Ja, mein momentanes Wissen hier über die Gegend ist halt sehr rudimentär. Vielleicht kommen wir da auch nochmal später zu, ab wann ich mich wieder auskannte und was dann passiert ist. Ja, auf jeden Fall hatten wir uns dann hier in der Gegend getroffen. Sind dann auf die Bonn-Mikes drauf am Anfang. Ich hatte das Glück gehabt, dass ich hier in der Nähe war bei mir zu Hause und konnte mich nochmal zweimal umziehen, weil das Wetter doch verdammt frisch war. Wir hatten uns einen schönen Tag ausgesucht mit ja, Später war es 10 Grad, aber ich glaube, wo wir los sind, waren es so 6 Grad wahrscheinlich. Oh, noch nicht mal. Ein bisschen weniger noch, glaube ich. Ja, auf so 4. Ja, genau. Ja. Ja, auf jeden Fall. Adrian, erzähl doch mal ein bisschen was zu der Strecke. Wie kamst du da drauf? Was hast du dir so ausgesucht? Und was war... Naja, also die Strecke hat eigentlich, habe ich mit der Strava-Map erstellt. Ich finde das eigentlich sehr praktisch und bin da einfach so ein bisschen den Wegen gefolgt, die so bei dir in der Gegend so beliebt sind, so mehr oder weniger. Habe aber im Vorfeld gedacht, oh Mann, hoffentlich haut das einigermaßen hin, hoffentlich fahren wir nicht zu viel Asphalt oder die Strecke irgendwie langweilig ist. Aber ich meine, mit langweilig, das geht ja gar nicht bei dir, ne? Das muss ich jetzt im Nachhinein sagen. Also bei dir um die Ecke, da gibt es richtig, richtig schöne Trails und schöne Wege. Also so viel steht fest. Und ja, ich würde sagen, so an sich war die Tour auch sehr gelungen, ne? Aber verdammt hart, das muss ich schon sagen. Also die Tour hatte, das war ein reinstes Auf und Ab, ne? Die hatte, ich glaube, 4 oder 5 Steigungen. Ne, und 4. Ja, ich meine 4. Ja, und die hatten es schon in sich. Also da ging es schon ordentlich zur Sache. Und ich sag mal so, bis Kilometer 30 war ich gut dabei, aber da muss ich schon gut beißen zum Schluss. Ja, ich kann mal von dem Beginn schildern, wie es mir so rüberkam. Ich meine, im Endeffekt war ich auch so ein bisschen drauf gefasst, dass wir ein bisschen hin und her fahren. Das haben wir aber gerade nur am Anfang gemacht eigentlich. Da sind wir halt erstmal, gab es 2 Abzweigungen, eine linke, eine rechte. Die rechte ging ein bisschen weiter runter, die andere ging eher hoch. Dann sind wir aber die linke gefahren und das war natürlich dann dementsprechend nicht richtig und mussten einen ganz kleinen Umweg fahren. Und dann sind wir so hin und her gefahren, so einmal rechts, falsch, links, falsch. Und der Mario hat dann ganz, ganz kleinen Pfad gesehen, den keiner sonst gesehen hat, glaube ich, wo man den Berg dann hoch musste. Und dann sind wir ja kurz nur durch Rengsdorf gefahren und dann ab da ging es ja nur noch runter. Also was da dann auf einmal los war und der Mario, der ballerte da durch, da habe ich auch gedacht, oh Mann, dann dreht er auf der Stelle einfach das Rad um. Die Beherrschung des Mountainbikes fand ich ja so krass. Ich war sehr, sehr fasziniert. Deswegen, Mario, wie war denn so der Beginn für dich? Ich meine, bis wir über diese Holzbrücke waren, ging es ja noch und danach ging es ja richtig schön rauf und die Bodenverhältnisse waren dementsprechend auch stellenweise sehr, sehr heikel, sage ich jetzt mal. Aber erzähl doch mal, wie war so der Beginn für dich? Ja, wir sind, wie du schon gesagt hast, am Anfang haben wir es nicht direkt alles gefunden, ne? Also es ist auch ein bisschen schwierig, wenn man navigiert und das Signal ein bisschen spät ist und man nicht genau weiß, ist das jetzt der Weg oder der nächste. Und da haben wir so ein bisschen am Anfang, aber haben wir ja ganz gut im Griff gehabt. Und dann sind wir durch Rengsdorf durch, glaube ich. Und dann sind wir auch gleich auf so einen schönen Trail gekommen, ne? Der so serpentinartig einen Berg runterging. Das war dann ja kurz vor der Holzbrücke, ne? Mega. War direkt schon toll, ne? Also muss man sagen, ne? Also das war schon richtig klasse. Und und dann ging es halt zum ersten Mal im Berg hoch, ne? Glaube ich. Danach, ne? Und also ich bin überrascht, wir haben ja hier auch viele Berge, aber so lange Anstiege am Stück, da muss man schon wirklich suchen, dass man jetzt wirklich an einem Stück durch so lange hochfährt, ne? Also das war wirklich Wahnsinn. Weißt du noch, du hast mal nicht zum Adrian gesagt, wie viel wir so nach, ich glaube, fast 20 Kilometer oder 10 Kilometer hatten wir doch. Ja, der erste war, glaube ich, 400 Höhenmeter, Adrian, kann das sein? Ja, sowas um den Dreh. Also ich direkt am Anfang. Ja, ja, also so bei 11 Kilometer oder so, ne? Also einmal quasi runter und hoch und dann, ne, dann hatten wir irgendwie schon 400 Höhenmeter oder so. Genau. Das ging schon ordentlich und wie du sagst, auch ganz schön lang, ne? Also die Steigungen, die waren ganz schön lang gezogen. Aber wo du da gerade so erzählst, Mario, also ihr wohnt ja, ne, auch gar nicht so weit voneinander weg, ne? Das ist eigentlich so durch den Rhein getrennt, ne? So eine halbe Stunde. Aber die Topografie ist doch schon ganz anders, gell? Ja, richtig, wir könnten uns zuwinken, wenn ihr ja so unten an den Rhein fahren würde und du kämst von der anderen Seite da unten hingefahren, dann könnten wir uns zuwinken. Das ist halt so, ne? Aber der Rhein ist halt dazwischen und da muss man halt über Neuwied fahren, über die Brücke oder man muss mit der Fähre fahren, um auf die andere Seite zu kommen. Deshalb fährt man da eigentlich so selten hin, ne? Eigentlich schade. Und wenn ich bedenke, wie traumhaft das Gelände da bei euch war. Und jetzt haben wir ja nur einen Teil gesehen davon, ne? Das was du gerade so da ausgeroutet hattest. Aber wir haben jede Menge gesehen. Also wir hatten die unterschiedlichsten Bodenverhältnisse gehabt. Also, ja, wir hatten eigentlich alles. Ja. Wir hatten alles. Ja. Ja. Aber was ich noch gerade sagen wollte, nach der Holzbrücke, der erste Anstieg hoch, ne? Das ging ja auch nur Serpentinen, breite Wege, ne? Aber Serpentinen hoch, das war ja echt schon mega, ne? Und dann sind wir ja oben rausgekommen, da hat man genau das Problem gehabt, ne? Wir sind bei fast 0 Grad, im Prinzip von zu Hause bin ich bei 0 Grad losgefahren dahin, da war der Boden noch gefroren und überall da, wo die Sonne rauskam, ne? Da richtig war eine Schmiere oben drüber und dieser Wiesenweg, den wir da oben gefahren sind, das war ja ein Geeier. Und das hat ja auch richtig Kraft gekostet. Ja. Ne? Da muss man nicht nur aufpassen, dass man nicht wegrutscht, sondern man braucht auch ein bisschen Power, ne, um da vernünftig durchzufahren. Also, das hat richtig Kräfte gezogen da hoch. Gerade dieser erste Anstieg, da waren ja stellenweise Rampen dabei. Also geht's ja, das ist ja jetzt nicht nur konstant eine Steigung. Da hat man ja auch, sag ich mal, stellenweise fährt man um die Kurve, da hat man ja, keine Ahnung, seine 19% oder so kurzzeitig. Ja. Und dann gerade diesen Grasweg, ist man manchmal einfach zwar geradelt, aber man ist so seitlich gefahren, weil das einfach mal das Hinterrad noch ein bisschen einen weggedrückt hat. Das war, und dann ist man wieder auf eine Fläche gekommen, wo so vereist war, und dann hat man das Gras so knacken hören. Also es war schon, gerade der erste Anstieg war schon sehr abenteuerlich, aber wie gesagt, der hat auch ordentlich Kräfte gezogen für hinten raus, sag ich jetzt mal. Zu meinen Verteidigung. Absolut. Ne, ist aber auch so. War auf jeden Fall so. Ja, und was ich sagen muss, ist halt bei uns, ich habe zu euch ja auch schon gesagt, bei uns ist alles ein bisschen offener. Wir haben zwar auch große Wälder hier, aber hier hat man so richtig diese Täler, ne? Diese tiefen Täler, wo du reinfährst und fährst dann wieder aus dem Tal hoch. Also war sehr schön. Sehr schön. Ja, anstrengend. Anstrengend war es auch. Das ist gut zu hören, Mario. Das ist auch für dich anstrengend. Ich meine, du warst ja von vorne bis hinten, warst du ja quasi so der Leader, der Pacer. Das muss man auch sagen. Also du bist ja doch ganz schön gut die Berge hochgekommen. Also für mich war es auch ein sehr gutes Training, muss ich sagen, weil ich bin dann an den Bergen auch so ein bisschen mein Tempo gefahren, so, ne? Und das war echt ein sehr gutes Training. Also gerade diese langen Sachen, wo man dann auch ziemlich lange im Berg war, ne, und andauernd die Belastung dann hatte. Ne. Und wie du schon gesagt hast, der Anstieg ist ja nicht gleichmäßig. Ne. Man hat 6%, 7%, dann kommen auf einmal 21% oder sowas. Ne. Also war schon sehr fordernd. Ja, ich muss ja sagen, du hast ja gerade angesprochen, also diese Dynamik in der Gruppe fand ich auch echt klasse. Also ich meine, meistens so viel gerade hatten wir jetzt nicht wirklich. Da sind wir dann meistens dann. Ja, da sind wir, also hin und wieder, das waren dann mal so 5 Minuten, die man da zusammengefahren ist. Berg runter hat man natürlich dann auch dementsprechend ein bisschen Abstand lassen müssen zum Vordermann, weil es natürlich auch ein unbekanntes Gelände ist. Da fahre ich jetzt nicht gerne direkt im Adrian zum Beispiel am Hinterrad. Ja, also, aber man hat sich auf jeden Fall gesehen am Berg hoch, dann ist halt jeder sein Tempo gefahren. Oben haben wir dann wieder zusammengeschlossen. War für Mario natürlich schön, der konnte dann oben Pause machen und ich musste dann quasi permanent durchfahren. Naja, ich habe jetzt auch nicht so lange Pause gemacht, ihr wart ja nicht, wer weiß, wie lange hinter mir. Also richtig Zeit zum Ausruhen war ja auch nicht. Aber was man sagen muss, wir sind ja auch dieses Straßenstück gefahren unten uns vom Tal, frag mich nicht, wo das war, aber war ja auch eine schöne Rennradstrecke, ne? Habe ich noch zum Adrian gesagt. Ne? Also eine schöne, schmale Straße, wo wirklich ja auch nicht viel los ist. Und wenn man bedenkt, wie lange wir da in dem Wald, in den Wäldern hin und her gefahren sind, wir haben ja kaum einen gesehen, ne? Mhm. Also es ist schon sehr, sehr ruhig alles auch. Ne? 1000 Mountainbiker, wir haben zwar Spuren gesehen oder sowas, ne? Aber die komplette Tour waren wir im Prinzip ja auch fast ganz alleine. Ne? Ja gut, es ist aber auch so noch nicht die Zeit für die schönen Wetterfahrradfahrer. Es gibt ja wirklich, das sollte jetzt auch nicht irgendwie jetzt despektierlich den Leuten gegenüber, ich bin selber einer, der jetzt nicht unbedingt zu der Zeit fährt, aber es ist halt wirklich so, dass es Leute gibt, die ja komplett durchfahren, auch im Winter, und dann ist es auch egal, was da für ein Wetter ist. Das sind dann schon die richtig die krassen Leute. Ja, das ist der Mario, der fährt den ganzen Jahr. Also da muss ich echt... Mario fährt kein Zwift. Ich habe keine Rolle, aber das bereue ich auch manchmal, muss ich ehrlich sagen. Aber bei uns hier merkt man schon, sobald die Sonne rauskommt, wir haben unheimlich viele E-Biker hier bei uns jetzt. Ne? Mhm. Also vor 2 Wochen, wo es so besonders schön und warm war, ne, da sind wir Sonntag spazieren gegangen und da haben wir allein, das war von hier bis zu unserer Firma oben hoch, da waren 10 Mann, die mit den E-Bikes da rumgefahren sind. Ne? Also das merkt man schon. Ne? Ja, wird jetzt auch immer mehr. Na, jetzt haben wir mittlerweile Mitte März und wollen mal hoffen, dass auch das Wetter etwas besser wird. Ne? Ja, so wie heute ist schlecht. Ja, das ist heute sehr durchwachsen, muss man schon sagen. Ja. Ja. Aber ich weiß nicht, wie ging es euch? Also was ich so echt in Erinnerung habe, ist die erste Abfahrt nach dem ersten Berg, weil da war es auch schon so ein bisschen tricky, weil stellenweise auch so ein bisschen glatt. Ich weiß nicht, ob ihr das auch gemerkt habt hier und da. Also da hatte ich so ein paar Momente, da musste ich doch hier und da so ein bisschen ausgleichen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, vielleicht doch nicht so schnell runterbrettern, weil so über so eine Eisfläche, da hast du ja gar keine Chance, ne? Wenn du da so ein bisschen irgendwie, irgendwie dich verzieht oder so, dann liegst du da. Da kannst du machen, was du willst. Ja, also Lukas, wie ging es dir da? Hast du was gemerkt? Also beim ersten Berg weiß ich noch, dass ich erstmal sehr angestrengt runtergefahren bin und ich habe gedacht, also ich weiß nicht, woran es liegt, aber jetzt, wo du sagst, läuft es vielleicht auch ein, weil ich fand mich sehr langsam den Berg runter. Normalerweise bretter ich da ja immer schön runter, aber ich hatte da echt Respekt vor, weil es, wie gesagt, es waren halt die Stellen manchmal. Einmal, das weiß ich noch, wir sind um die Kurve rum und dann auf einmal war alles weiß so und ich habe gedacht, was ist das denn? Ich habe das mal gar nicht gecheckt, was das ist. Und dann war das halt so gefrorener Tau oder sowas war das dann, wo du dann durchgefahren bist. Und da bin ich auf jeden Fall vorsichtig gefahren und ich hatte selber noch Probleme mit mir selber, weil einfach die meine Füße waren so kalt. Also ihr hattet ja noch so Überschuhe an und ich hatte jetzt keine. Und da habe ich gedacht, oh Mann, also wir sind jetzt keine Ahnung bei Kilometer 15 oder sowas und ich habe, wenn ich jetzt noch 30 Kilometer mit so Eisklumpen fahre, dann schmerzt das irgendwann richtig. Aber es ging dann mit der Zeit, muss ich sagen, nach der ersten. Wir haben so eine kleine Pause gemacht bei so einem Aussichtsplattform quasi. Da konnte man runter zum Rhein gucken, Richtung Bad Breisig war das ja dann. Da haben wir ein paar Fotochen gemacht und so. Und danach ging es wieder. Dann so meine Füße wieder aufgetaut. Und dann hat es auch wieder mehr Spaß gemacht, aber es war so. Ja, man konnte es halt schlecht einschätzen, ne? Mhm. Ich weiß, wie wir aus Rengsdorf rausgefahren sind oben, da sind wir auch so einen kleinen Trail gefahren, ne? Und da ist auch mein Rad uns hier komplett so weggedriftet, ne? Also man hat so einmal gemeint, dachte ich, oh, vorsichtig, ne? Die Oberfläche war dann so leicht angefroren, auch ein bisschen Eis drunter und das war genau bei den Abfahrten, wusstest du halt nicht, was ist es jetzt? Mhm. Hat das Grip? Mhm. Ist das Eis? Und wenn es Eis ist, hast du keine Chance, mhm. ne? Und dann, deshalb muss man schon ein bisschen vorsichtig sein, ne? Wir hatten ja auch fast keinen Sturz, von daher. Ja, fast kein Sturz ist gut. Ich glaube, dazu kommen wir auch gleich. Weil fast kein Sturz ist gut gesagt. Also, es lag, glaube ich, da aber nicht am Eis. Nein, das lag nicht am Eis. Aber bevor wir zu dem Sturz kommen, noch mal eine Sache, und zwar mit diesen Hoch- und Runter, gell? Dadurch, dass die Steigungen so lang waren, du bist da so richtig in Schwitzen gekommen und danach wurde es richtig kalt bergunter, ne? Weil die Abfahrten waren dann halt genauso lang und man hat das super schnell gemerkt, wie schnell man abkühlt, gell? Das war auch schon richtig krass. Ja, also ich hatte da so ein bisschen das Problem, dass ich, oder das hatten wir alle, glaube ich, also das Berghoch wurde es mir so warm. Also ich hatte ja mir diese Laufjacke drüber gezogen, dass diese Windstopper ist und dann bergrunter, aber zieht sie das trotzdem irgendwie durch. Das ist ja dann so kalt. Also man hat keine Chance, sich richtig anzuziehen, sagen wir es einfach mal so. Gerade auf dem Fahrrad. Ich meine, fürs Laufen ist es bestimmt okay. Auf so eine Strecke ist das halt auch schwierig. Ja, ist schwierig. Also nach dem besagten Wiesenweg, wo wir da in den Wald oben reingefahren sind, da habe ich noch gedacht, ja, jetzt kannst du eigentlich irgendwo, du könntest was ausziehen. Ne? Du kannst es natürlich nicht irgendwo hinpacken. So eine Jacke ist jetzt keine dünne Jacke gewesen, die ich anhatte. Ne? Und dann sind wir aber so ein bisschen wieder runtergefahren. Dann war ich froh, dass ich es anhatte. Ne? Und Handschuhe, ich hatte ja so Inlayer an von Grip und die habe ich nachher dann ja nur noch angehabt. Ne? Also es war nachher wirklich besser, so mit 10 Grad, klar, natürlich. Ne? Ja, also die letzten 10 Kilometer war es schon richtig angenehm, ne? Aber da waren wir schon irgendwie deutlich am Nachmittag, ne? Irgendwie war das schon so 14, 15 Uhr, meine ich, gell? So sowas um den Dreh. Ja. Da wurde es schon deutlich besser. Ja, Lukas, jetzt nochmal zu unseren Stürzen, weil der Mario ist durchgekommen. Du und ich, wir haben uns mal hingelegt. Also ich sag's mal so, fangen wir mit deinem Sturz an, weil der ist viel unspektakulärer. Also man muss natürlich sagen, der Adrian, also ich war genau hinter ihm und ich habe schon es kommen sehen, weil es ging nach dem Berg gab es auch wieder so einen ganz kleinen Single Trail und mit Bäumen und da waren überall Nadeln. Und Adrian hat einen ganz komischen Winkel genommen und ich dachte, oh, ich glaube, das wird nichts. Und naja, dann kann der Adrian ja schildern. Naja, dann bin ich irgendwie geflogen. Ich muss aber sagen, ich weiß gar nicht wie und das weiß ich gar nicht so richtig. Aber ich bin sehr weich gelandet, das weiß ich. Ne? Ich bin da auf den ganzen Nadeln und den Ästern gelandet und also gemerkt habe ich jetzt nichts. Also ich glaube, da bin ich glimpflicher davon gekommen als du. Aber ja, so schnell kannst du gar nicht gucken, wie schnell du da liegst. Ja, das geht ruckzuck. Da war ja auch eine Wurzel, ne? Das Ja, war ja war, mit ja, diesen war ein Wurzeln ordentlicher das, ne? Wurzel, Ja, ja. ja. Und ich hatte auch so das Gefühl, dass mein Vorderrad so ein bisschen weggegangen ist. Deshalb habe ich noch zurückgerufen. Ist glatt da. Da war aber schon, wo du schon Und gelegen dann hattest dann, lag ich ne? da. Ja, aber ich weiß jetzt nicht genau, ob da ein bisschen was, auch eine Eisschicht oder was Glattes drüber war, oder es wirklich diese Nadeln da, ne? Dass das so glatt gemacht hat, ja. Wahrscheinlich. Ja. Ja, und da, also das ist, wie man sich da so vorstellt, oben auf dem Berg, da ist nichts, paar kahle Bäume und man muss halt zwischen den Bäumen Ja. durch, da ganz viele Wurzeln, also es war halt wirklich, war dann schon etwas anspruchsvoller, aber das war nicht mein Problem. Mein Problem war quasi danach, als Adrian zu mir gerufen hat, das hättest du aufnehmen sollen. Und weil ich habe gedacht, naja, ich könnte mal wieder was aufnehmen. Und dann habe ich halt die Kamera rausgeholt und dann sind wir da runter, ging es wieder runter und ich habe schon gedacht, es könnte jetzt ein bisschen tricky werden, aber ich dachte, komm, nimmst du mal die Abfahrt auf, weil nur so kurze gerade Strecken ist ja dann halt auch langweilig und bergauf willst du die Kamera auch nicht rausholen, weil das ja dann auch nervig und anstrengend ist, gerade bei so Strecken. Und dann dachte ich, ja, komm, die eine Passage runter nimmst du mal mit auf. Ja, und aus einer normalen Spur wurden auf einmal links und rechts zwei Spurrillen, so tiefe Spurrillen vom Traktor oder sowas, den man kennt. Das kam auf einmal. Ich meine, da Adrian hat schon das Video erwähnt auf YouTube, das sieht man nämlich. Das auf einmal links so eine Spur und mein Fahrrad hat es da reingezogen sozusagen. Und ich bin mit dem Vorderrad rein und da war es eigentlich schon vorbei, da hat es blockiert und dann hab ich ein bisschen nicht überschlagen, aber es hat seitlich hat mich weggelegt. Die Kamera habe ich festgehalten. Also das war. Ja, Aber und das ich hätte Ganze gibt es dann. ja auch auf Video, ne? Da können wir auch nochmal das Video kurz ansprechen. Das gibt auch bei uns auf YouTube-Kanal und dein Sturz ist da ganz gut festgehalten. Und das Coole dabei ist, weißt du, du fährst, du fährst, du fährst und dann kurz vor dem Sturz sagst du noch, oh, und dann sieht man dich irgendwie da schon hinfliegen. Ja, Das fand ich schon ich irgendwie. habe das schon gemerkt, dass jetzt könnte es knapp werden, weil diese Spurrillen auf einmal aufgetaucht sind und dann, na gut, ja, ich bin normal aufgestanden, bin einfach weitergefahren. Aber da könnte ich jetzt mal ganz kurz einen kleinen Cut machen zum Beginn des Gesprächs und muss sagen, also ich war jetzt nochmal Montag und Dienstag auf der Rolle, aber ich hatte so Schmerzen mittlerweile im gesamten rechten Bein, also von oben bis unten. Mir tut von der Ferse bis oben zur Hüfte, weil ich habe also sozusagen von der rechten Seite im Innenknie habe ich so einen blauen Fleck. Ich glaube, der wird immer größer und strahlt immer weiter ins Knie aus. Und ich weiß nicht, ob es von daher kommt. Also mir tut selbst die Wade weh, mir tut das Knie weh. Also aber das halt nicht permanent. Also ich sage jetzt nicht, sondern eher, wenn ich so harte Belastung wie jetzt Treppe runter. Wenn man im rechten Bein aufkommt, dann merke ich, dann zieht es mir ständig ins Bein rein. Aber das ist halt, naja, passiert. Vielleicht habe ich mir noch woanders wehgetan. Aber ja, ich hoffe, es wird bald besser. Ja. Ja, eine Prellung, was sie da haben. Eine schöne Ja, Prellung. ist auch schön dunkelblau, sagen wir es mal so. Na gut, das muss man ja sagen. Der Weg war ja auch so, da war im Prinzip, die Spur war ja nur mitten drauf. Ne? Man hat ja so ein bisschen, ne, mitten drauf. Und rechts und links war ja dann im Prinzip die Spurrille. Und wenn du da natürlich von dieser Mittelspur, die ja auch ein bisschen matschig war, ne, das war ja auch, wenn du da dann reinkommst und hast dann auch noch die Kamera in der Hand. Ja, Eigentlich war es wie in der dann. Kamera, weil da einfach nicht mehr, ich konnte nicht mehr bremsen auf der anderen Seite. Mhm. Ich hatte nur die Vorderbremse und da, wenn du dann runterfällst, hast du halt hinten gar keine Bremse mehr. Also es war einfach dämlich von mir, dass ich überhaupt die Kamera in der Hand hatte, aber ich Ja, gebe Adrian die ist auch Schuld. schwierig, wenn man in so eine Spurrille reinkommt, man kennt das ja, und das Vorderrad kommt gegen die Kante, dann wird es schwierig, ne? Also dann Und Ja, schon mal ein dabei Sturz. hast du doch eine ganze Reihe von Gurten für deine GoPro und Halterung. Ja, ich habe überhaupt nicht drüber nachgedacht. Vor allem, ich muss das Zeug aber erstmal alles zusammensuchen, was ich hier habe, weil das alles erstmal in irgendeiner Kiste verstaut ist. War froh, dass ich die GoPro gesehen habe, weil ich ungefähr wusste, wo die ist. Ich dachte, ich nehme die mal mit. Aber wenigstens haben wir ein bisschen was zum Festhalten gehabt, sagen wir es einfach mal so. Da ist ja ein Ja. schöner Film bei rausgekommen. Ja. Kann man ja nur empfehlen. Das ist auf jeden Fall Genau, gut. schaut einfach mal rein. Ja. Ja, und Ja. dann ging es eigentlich sturzfrei weiter, obwohl ich muss sagen, im Verlaufe des, bis, sag ich mal, zu der Brücke, wo wir dieses kleine Päuschen nochmal gemacht haben und ein paar Bilderchen gemacht haben, hatte ich auch noch zweimal das Problem, dass ich mich fast aufs Maul gelegt habe wieder. Weil man wird ja dann so ein bisschen unsicher. Und der Mario, der hat, ich weiß, du hast einmal ganz kurz angehalten und ich habe dich überholt. Und Adrian war vor mir, wir haben dich überholt und du kamst da dann hinterher. Und ich habe mich so ein bisschen, wie soll ich sagen, gehetzt gefühlt. Das kam jetzt überhaupt nicht von dir, gar nicht. Also du warst ja noch nicht mal hinter mir, aber ich hatte also das Gefühl gehabt, ich darf dich jetzt nicht ausbremsen, weißt du? Und bin da diesen Weg da runtergebrettert. Und ich hatte einmal, da ging es nämlich, glaube ich, so eine Kehrtwende. Und ich glaube, davor habe ich nämlich gebremst und ich habe schon gemerkt, wie das Vorderrad so leicht weggegangen ist, aber dann hat es wieder Grip gehabt. Also da war es ganz kurz anscheinend matschig oder sowas. Und da habe ich auch gedacht, oh Gott sei Dank, da wäre jetzt ein bisschen peinlich gewesen, wenn ich mich noch vor dir nochmal hingelegt habe. Aber das ist so das Gefühl, man vertraut dem Fahrrad erstmal nicht mehr, wenn man dann nochmal danach draufsteigt. Das ist, dann braucht man erstmal wieder ein bisschen Sicherheit, damit man wieder Gas geben kann. Das war da, wo wir von dem Römerturm war das, glaube ich. Ich habe mal nachgesehen, wie der Turm heißt. Ich meine, entweder ist es ein Römerturm oder es ist der Römerturm, ich weiß es nicht. Mhm. Von da aus sind wir dann runtergefahren in diesen Ort rein. Da ist mir die Kette abgesprungen. Ah, okay. Und deshalb, dann sind wir ja unten zum nächsten Punkt zu mir gefahren. Ich weiß gar nicht, welcher Ort das war. Und da sind wir dann rechts wieder hochgefahren. Das heißt, ich habe gerade so die Strava-Einheit hier offen. Arjen Heller, kann das sein? Arjen Heller, weil von da sind wir wieder zurück. Also wir sind ja über diesen Limes-Weg gefahren. Mhm. Da ist ja auch dieser Limes-Turm. Das ist der Limes-Turm 7. Davor gibt es ja auch irgendwie einen Limes-Turm 9. Genau, Arjen Heller heißt die Ortschaft. Das ist die nächste. Das ist ja kurz vom Rhein. Und dann sind wir wieder Richtung Lukas, Wohnort gefahren von da aus. Und Was man da sagen muss, das erkenne ich jetzt gerade, weil ich habe auch die Strava-Einheit auf, also bei Bad Hönningen quasi ist das ja dann gegenüber von Bad Preisig. Genau. Das sind so die zwei etwas größeren, vielleicht auch bekannteren Orte, vor allem Bad Preisig ist ja sehr bekannt. Aber ich sehe es halt gerade an der Einheit, diese Liebestürme, da sind wir ja runtergebrettert. Genau. Diesen Weg. Und der wurde richtig, richtig schön, fand ich, wo es dann links und rechts einfach nur richtig steile Wand wurde. Stimmt. Also diese steile Wand. Und dann haben wir ja quasi in Arjen Heller dann gedreht und sind zurück. Und dann sind wir auch, also da war es zwar weitläufiger, man hat dann so ein bisschen Platz gehabt, aber dann ging es auf der einen Seite auch wieder eine ganz steile Wand hoch. Also es war, da ist ein richtig schöner Ort. Vielleicht für Leute, die da mal Urlaub machen wollen oder so im Westerwald. Da ist auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Gegend am Rhein und man hat auch dann die Berge direkt quasi vor der Tür. Ja, und von da aus ging es ja dann wieder zurück. Also dann, Dann an der von dir schon beschriebenen Brücke, wo wir die letzte Pause gemacht haben, da gab es ja diesen Ferienpark, ne? Das fand ich auch ganz nett, ganz nettes Örtchen und ich sehe gerade, das heißt zum stillen Winkel, sehr passend. Ja. Genau. Ja. Da sind wir auch ein schön steiles Stück hochgefahren, direkt richtig nach der Brücke, ne? Aber da war ein schöner Trail dahinter, ne? Ja. Also muss ich sagen, dieses Stück, das hat mich sehr, sehr geprägt. Denn also erstmal hatte ich einen sehr schönen Rechtsdrall, was natürlich davon kommt, dass der Berg einfach von links nach rechts runter geht. Also mein Fahrrad wollte nicht links bleiben. Und ich muss sagen, ich habe dann irgendwann gesagt, komm. Egal, jetzt musst du dir halt mal die Blöße geben und musst das Ding halt mal schieben, weil das ging einfach gar nicht. Wenn du da runtergerutscht wärst, es ging quasi immer höher, aber der Trail wurde immer kleiner, plus Wurzel an Bäumen, an denen wir vorbei mussten. Und dann gab es dieses ganz krasse Stück, wo ich dann es wurde wieder ein bisschen breiter und hat mich der Mario, glaube ich, auch aufgenommen und ich bin dann vorbei. Und dann gibt es ja nämlich dieses Stück, wo es so runter und auf deiner Seite direkt hochging. Ja, so eine ganz kleine Senke war das. Das fand ich cool. Also hat es mir dann wieder richtig Spaß gemacht. Aber der Anfang dieses Stücks habe ich gedacht, oh Mann, wenn das so noch länger geht, dann würde ich hier wahrscheinlich noch ewig drin hängen in dem Berg, weil das Anfangsstück war so knapp bemessen. Also Fahrrad, eigentlich konnten nur die Reifen drauf passen. Der Lenker hat schon gar nicht mehr auf den Weg gepasst. Ja, man musste halt sehr an der Kante bleiben, ne? Und ich sag ja immer, wenn man so eine Stelle sieht und man sollte dann nicht einfach nur riskieren, ich mach das jetzt und fahre dann rechts runter, das macht dann lieber das eine Stück oder das kurze Stückchen gerade schieben, wieder aufspringen und wieder weiter, ne? Weil es macht keinen Sinn, da sich uns was zu beweisen, man fällt nachher da um und hat sich nachher wer weiß was getan, ne? Also von daher ist es auch, denke ich mal, überhaupt kein Problem, dann mal kurz abzusteigen. Ne? Aber der Anfang an der Brücke, den fand ich auch ganz, ganz cool, wo der Mario noch festhalten musste, wie ich gesagt habe, der Adrian da schön hochgeballert ist. Aber ich hatte dann irgendwann keinen Grip mehr. Mein Reifen ist mir. Du hast verkehrten Gang gehabt. Genau, mein du Reifen hast einen ist dicken komplett Gang gehabt. Aber dann kam ja. Du hast ja einen riesen Gang gefahren da rein. Das war ja wirklich steil, ne? Na, wir hatten ja noch mal dann Besuch bekommen sozusagen, die dann auch da hochgebrettert sind, aber das hat dann nur der Mario quasi mitbekommen. Du kannst ja gerne über die Geschichte erzählen, die fand ich mir auch ganz witzig. Ja, dann also sah erst gar nicht mal so aus, als wenn die eine richtig große, lange Fahrradtour, die waren halt in ziviler Kleidung und der Mann, der dabei war, hat einen Fulli und das Mädel ist über die Brücke gefahren, hat also die Treppe hinten hochgetragen, ist über die Brücke gefahren und die Stufe schon nach unten. Ich hätte fast gesagt, gesprungen will ich nicht sagen, aber das war ja doch so eine richtig hohe Stufe. Und dann ist die aus dieser Stufe da runter von der Brücke voll in den Berg reingeputzt. Ne? Also wirklich mit Schmackes und hatte natürlich auch einen viel zu großen Gang drin. Ne? Aber Respekt dafür, dass er einfach gesagt hat, komm, scheißegal, wie steil das Ding jetzt hier ist, ne? Ich fahre jetzt hier einfach hoch. Ne? Und der Mann hat dann noch so gesagt, du hast einen viel zu großen Gang und das geht nicht. Und ja, mittendrin ging es auch nicht. Ne? Aber er ist da hochgefahren. Ja. Die sind aber dann oben ja auch links weitergefahren. Ne? Also wir sind ja um die Ecke scharf rum nach rechts rüber gefahren. Die sind dann im Prinzip geradeaus links rüber gefahren. Ja. Ja. Wir kamen ja auch irgendwann aus diesem, wie soll ich sagen, diesen eingeschlagenen Weg von dem Berg, kamen wir dann auch mal auf einen ganz normalen Weg irgendwann wieder und da habe ich schon gesagt, pass auf, die kommen jetzt gleich von hinten und wir sind ganz normalen Weg, wir müssen uns hier an der Klippe abarbeiten. Also war schon stellenweise sehr abenteuerlich, aber auch wieder ganz cool, weil das hat diese ganze Tour so beschrieben, dass wir einfach, also wir hatten echt alles, wir hatten selbst Bäume gehabt, wo wir durchgefahren sind und einmal erinnere ich mich noch, das war so ziemlich in der Mitte, wo wir dann einen Weg gesehen haben, wo wir eigentlich hätten lang gemusst, aber da waren halt Holzfällarbeiten und den Weg gab es eigentlich gar nicht mehr so. Und da hatten wir auch überlegt, was machen wir jetzt? Und dann sind wir aber trotzdem da durchgefahren, was eigentlich ging. Also es war jetzt nicht schlimm. Es gab schon schlimmere Wege gehabt, wo jetzt so Baumarbeiten waren, wo man gar nicht mehr durchkam. Aber ja, das war dann, also ich habe auch gesagt, wir haben jetzt mittlerweile alles. Also wenn du jetzt nicht noch irgendwie über irgendwelche fetten Baumstämme drüber musst, was wir dann natürlich auch noch mussten, mussten wir unterm Baum durchschieben, weil da einer umgekippt war. Aber ja, und dann kam der Berg, wo ich euch schon gesagt habe, also hoch nach Kurtscheid, das könnte noch mal ein bisschen knackiger werden. Und also ich war auch so alle. Also ich kann nur sagen, ich musste zwei, dreimal auch vom Pedal runter, weil es einfach, also meine Muskeln, die mussten mal ganz kurz durchatmen. Der Mario, der war ja dann irgendwann komplett weg. Das war das einzige Mal, wo ich euch gar nicht mehr gesehen habe. Aber sonst habe ich immer euch im Auge, also hinten nach der Kurve konnte ich euch wieder sehen, aber naja. Der Adrian war ja vor mir, der kann ja mal schildern, wie es dann für ihn war, weil ich war echt, also meine Kräfte waren wirklich alle. Ja, also mir ging es halt schon ähnlich. Also das war ja schon bei Kilometer 40, ne, wo, also quasi Kilometer 40 sind wir in den Berg reingefahren und der hatte, wenn ich das hier so auf Strava sehe, das ging bis Kilometer 44. Also der hatte 4 Kilometer und ja, da musste ich aber auch schon kämpfen, muss ich schon sagen. Also war aber nichtsdestotrotz sehr schön. Ne? Es war ein etwas breiterer Weg. Und passend zu der Tour würde ich sagen, Härtegrad 10 plus. Ja, ja, hatte halt ganz, ganz steile Stücke drin. Ja, ne? Ja, der war am Anfang war er schön gleichmäßig und dann ging es um die Kurve rum und dann ging es ja so ein bisschen gerader, will ich mal sagen, dann richtig steil und dann ging es wieder ein bisschen gerader und das ist ein bisschen unrhythmisch, ne? Dann muss man immer gucken. Klar, man kann sich ein bisschen erholen, wenn es nicht ganz so steil ist dann, ne? Aber ja, der war schon sehr, sehr fordernd, ne? Also die Wege waren auch zum Teil so ein bisschen ne, kaputt von den Forstarbeiten oder ne, also was auch immer die da gemacht haben. Also zum Teil war es auch nicht ganz einfach, da so über die Wege zu fahren. Ne? Ja, das kam ja dann direkt danach, also in dem Berg noch, wo genau, wir dann links rüber gefahren sind, wo ich erst rechts hochgefahren war, weil ich dachte, das ging rechts hoch. Und der Weg war ja total kaputt. Ne? Also auch bis da, wo dann dieses Gatter war. Genau. Wo wir über dieses Gatter drüber mussten, beziehungsweise diese Treppe. Genau. Und, ja, hier im Westerwald sind die auch nicht fahrradfreundlich, diese Wildgehege, Gatter, sag ich jetzt mal. Also da ist halt ein komplettes Tor und dann normalerweise gibt es irgendwo an der Seite eine Tür, wo man durch kann, aber das war ja da gar nicht. Da musste man einfach eine Treppe hoch und dann gibt es eine 180-Grad-Kehre und musste die Treppe wieder runter. Und das, also ich musste mich ein bisschen mit meinem Fahrrad arrangieren, dass ich da durchkam. Also war schon zu breit dafür. Das finde ich jetzt ein bisschen, ja, also da mache ich lieber ein Tor auf und fahre da durch, als sowas zu haben. Aber dann, das habe ich nicht ganz mitbekommen, vielleicht Adrian, kannst du mal Licht ins Dunkel bekommen, beziehungsweise ich habe das nur so halb mitbekommen, sind wir da irgendwie falsch rausgekommen, weil wir waren auf einmal auf einem riesen Wiesenstück. Genau, wir sind da irgendwo auf der Wiese gelandet. Wir hätten da uns ein bisschen mehr links halten sollen, ne? Kurz vor Kurzscheid war das, ne? Irgendwie, wir hätten da irgendwie länger im Wald noch bleiben sollen, laut Wahoo, aber ja, also so ging es ja auch. Das war wirklich das war wahrscheinlich so der nächste Weg, der da jetzt irgendwie parallel lief. Ne? Also das war wirklich kein großer Unterschied. Und nur, dass wir auf der Wiese rumgefahren sind. Nur, dass wir halt zur Wiese hochgefahren sind. Ja, wir hätten also nach dem Gatter hätten wir nicht rechts hochgemusst, sondern links rüber. Wahrscheinlich dann links, genau. Und da gab's da gab's halt einen Parallelweg, gell, der dann auch nach Kurzscheid rein geführt hat. Aber wie gesagt, ich habe das da irgendwann gesehen, ne, auf der Wahoo-Map, aber da habe ich mir gedacht, okay, das ist jetzt so nah beieinander, das macht jetzt keinen Unterschied. Genau. Ja, das sowieso nicht. Ja, weil das Gatter war ja auch viel weiter rechts, ne, und wo wir dann drüber sind, das war ja viel weiter unten, deshalb dachte ich ja, ich war ja da als erstes an der Stelle, dachte ich, es geht jetzt hier rechts hoch. Es war ja auch ein Weg, der war zwar schlecht, aber dann war oben der Weg dann auch zu Ende und man sah nur noch eine Weide. Genau. Wiese und das, steil. Das hat mir aber auch der Wahoo auch ein bisschen spät angezeigt. Ne? Also erstmal habe ich es auch so gesehen, wie du gefahren bist. Ne? Da dachte ich auch, okay, hier geht's lang, aber dann habe ich gemerkt, ach, da gibt es noch irgendwie einen Parallelweg. Aber das war jetzt, wie gesagt, kaum der Rede wert. Und die Wiese, ja gut, das ging ja auch hoch. Wobei, die war ja aber auch ganz schön steil, ne? Also ging es ja auch ordentlich hoch. Ja, also ich muss auch sagen, da bin ich auch abgestiegen. Das war, glaube ich, das dritte Mal dann in diesem Berg, wo ich dann einfach auch mal durchatmen musste und auch mal wirklich mal Luft holen musste. Und dann oben auf dem Berg sehe ich einen Mario, der die Kamera rausholt. Dann dachte ich, ah, jetzt muss ich wieder drauf, nicht, dass er mich jetzt hier im Stehen filmt. Ich wollte dich nicht im Schieben filmen, aber schon gesagt, aber das Schlimme ist, ich habe überhaupt gar nichts gefilmt. Ne? Da ist das Schlimmste noch dabei. Nur wo du noch ganz zum Schluss am rechts rüber verschwunden bist. Ich hatte da irgendwie gar nicht drauf gedrückt. Ich weiß es nicht. Aber was ja, wenn du kommst ja bestimmt nochmal dahin, ne? Und wenn du von unten da hochkommst, wo wir dann da links gefahren sind, zu dem Gatter rüber, wenn du da rechts, wo ich her war, wo ich schon hochgefahren bin, dann geht ja so ein Trail hoch. Das ist wesentlich schöner. Und der kommt ja auch auf die Höhe oben rauf. Mhm. Ne? Und du bist dann vom Ort vielleicht ein bisschen weiter rechts, aber das sah sehr gut aus. Das musst du unbedingt nochmal testen. Da ist eine Bank, steht da auch, und da war so ein ganz schmaler Trail, der geht da schön hoch. Der war ziemlich gepflegt und wesentlich schöner wie der kaputtgefahrene Raupenweg, sag ich mal. Ne? Also. Ja, also der müsste so... Ja. Weißt du, so Richtung, ja, okay. Ich kann mir vorstellen, wo das dann wahrscheinlich ist. Also es ist dann zwischen Kurzscheid und Bohnefeld, aber ich wusste zu dem Zeitpunkt auch nicht, dass wir noch so nah sind. Diese Wiese, ich habe mich dann einmal rumgedreht und da hast du ja echt einen richtig schönen Blick ins Tal gehabt und dann stand da die Sonne, das sah richtig, richtig schön aus. Also ich habe echt viele Momente da gehabt, wo man schöne Bilder quasi für sich selber hatte. Ja, also, hat mir echt Spaß gemacht, das so einmal zu machen. Und da hat man auch immer gesehen, also ich bin jetzt niemand, der sagt, oh, das sieht scheiße und das würde ich gerne mal wieder machen oder sowas. Aber wenn man was macht, was man schon lange nicht mehr gemacht hat, merkt man eigentlich, was dann einem die ganze Zeit so ein bisschen gefehlt hat. Obwohl man es eigentlich vorher nicht gedacht hatte. Ja, das war, hat mir echt riesig Spaß gemacht, mit euch da zu fahren. Und dann vielleicht nochmal zum Schluss nochmal mein Highlight. Also ich dann wusste, wo wir lang sind. Und kurz vor Bohnefeld gibt es nämlich noch so... Dann wolltest du noch mal wissen. Ja, von Kurzscheid nach Bohnefeld gibt es so einen kleinen Berg, also gibt es so einen Reiterhof und dann gibt es so den letzten Berg und der ist länger, als man möchte, sagen wir mal. Und da habe ich halt nochmal schnell angezogen, habe den Schwung mitgenommen und zwei haben sich angeguckt, was macht denn der Irre jetzt? Also sah schwer nach dem Sprint aus, muss ich ehrlich sagen. Ne? Also Alles für diesen Berg aufgehoben, die letzten, alles mobilisiert. Ja. Danach habe ich auch, glaube ich, nicht mehr getreten. Eine Sekunde nicht aufgepasst, schon war er weg. Die ganze Zeit schon Windschatten die Nase. Ja. Nee, hat mir echt richtig, richtig Spaß gemacht, muss ich sagen. Was soll ich sagen? Super Werbung für den Westerwald. Kommt in den Westerwald mit den Mountainbikes. Hier erlebt ihr auf jeden Fall viel, viel Gutes. Aber jetzt nochmal Frage an dich. Ja, Mario, erzähl du es mal. Kann ich nur genauso auch sagen, ich bin ja noch nie mit dem Mountainbike da gewesen, kann man wirklich nur empfehlen. Also wirklich super schön da. Ich war wirklich überrascht, ja. Ja, hat mich auch geflasht total. Also also ich hoffe, ich war nicht zum letzten Mal da. Ich hoffe, das wiederholen wir jetzt bei dir. Auf jeden Fall nochmal, vielleicht ja andere Richtung, weil ich glaube, bei dir gibt es ja einiges zu entdecken, so in der Gegend. Es war wirklich eine sehr, sehr, sehr coole Tour. Aber könntest du für dich jetzt mal ein paar neue Wege entdecken, wo du demnächst auf jeden Fall noch ja, Höhenmeter sammelst? Ja, das sowieso, das kommt ja mit der Zeit, eh, dass man ein bisschen hier rumfährt und was sucht, aber ja, es wird nicht einfacher, weil man eigentlich von hier im Berg immer runterfährt, zum größten Teil, von daher, und später wieder alles wieder rauf muss. Aber ja, Naja, bei dir geht es ja weniger um die Kilometer, bei dir geht es ja mehr um die Höhenmeter, glaube das ich. stimmt. Mario, eine Frage hätte ich noch an dich. Was mich die ganze Zeit so gewundert hat, weil du bist wirklich ja ein Stückchen, ich sag mal, ja, so 10 Meter vom Adrian. Ich war noch mal so 15, 20 Meter hinter Adrian. Und du bist aber wirklich manchmal dann rechts abgebogen, links abgebogen. Sag ich, wo weiß denn der das alles? Der Adrian hatte ja den Wahoo gehabt und du wusstest eigentlich doch gar nicht, wo lang. Ich meine, klar, ein, zwei Mal bist du dann wirklich woanders gewesen, gerade nach den letzten Anstieg. Da bist du nämlich rechts gefahren, wir mussten links und dann haben wir noch telefoniert. Das war ja dann auch, war ja dann auch so das Highlight. Aber manchmal dachte ich, woher weiß denn der, dass wir da lang müssen? Weil da gibt es so Serpentine, ging es aber auch links. Und gut, dachte ich, na gut, entweder. Ist ja eigentlich ganz einfach. Also, ich kenne ja meinen Trainer, ne? Und es geht ja eigentlich immer nur berghoch, ne? Und von daher habe ich immer mich daran gehalten, wenn es berghoch ist, muss jetzt berghoch gehen, also nur links oder nur rechts. Oder die schwierigere Strecke. Die Die schwierigere. schwierige Strecke, genau. Ich habe das einfach erahnt, keine Ahnung, ich weiß es nicht, aber ja, es hat auf jeden Fall gepasst, Hast meistens. wahrscheinlich das Risiko einfach eingenommen, dass wir dich zurückholen müssen. Ja, genau. Aber das Witzige fand ich auch, Adrian und ich. Wolltest du was sagen, Adrian? Erzähl, nee, erzähl. Adrian und ich standen da und haben geguckt, wo lang, weil wir wollten, glaube ich, kurz vor Bad Breisig, waren wir nicht ganz sicher, ob wir das jetzt noch weiterfahren darunter oder ob wir dann halt einen kleinen Cut machen. Und der Mario steht, also wir standen da und der Mario dreht also fährt als im Kreis um uns herum. Das war dann auch nicht einmal abgestiegen, hatte ich mir mal das Gefühl. Also Mario ist Mountainbiker durch und durch. Also das fand ich sehr, sehr begeisternd. Das hat mir sehr viel Warm Spaß gemacht. bleiben, ne? Immer warm Immer warm bleiben, bleiben. genau. Das war aber richtig bei dem Wetter da draußen. Ja, um nochmal dem Ganzen vielleicht so ein bisschen Zahlen zu geben für diejenigen, die uns hier zuhören, damit sie wissen, ne, in welchen Rahmen wir uns da bewegen. Also wir waren, reine Fahrzeit war genau 3 Stunden 30 und 23 Sekunden hab ich gestoppt. Also 3,5 Stunden waren wir unterwegs, also insgesamt 4 Stunden 14, weil wir hier und da auch nochmal ein bisschen Pausen gemacht haben. 1447 Höhenmeter habe ich. Ich glaube, das unterscheidet sich hier und da so ein klein bisschen, aber so, ne, so rund 1400 Höhenmeter müssten wir haben. Und mit knapp 48 Kilometer, war die Sache doch schon ja, gut anstrengend, ne? Auf knapp 50 Kilometer, 1400 Höhenmeter ist schon einiges. Haben wir gut Ja, gearbeitet an dem Tag. genau. Ja. Auf jeden Fall knackig. Also, ja. Jo, das war so unsere Tour, würde ich sagen. Genau. Ja. Aber wir haben jetzt noch einen Einspieler. Der Ludwig hat da was für euch vorbereitet. Und ich freue mich sogar ein bisschen, weil ich kann mir das ein bisschen ans Revers heften, dass ich in den Podcast empfohlen habe, der jetzt kommt. Und zwar 11 Leben, das Leben von Uli Hoeneß. Ich weiß ungefähr, worum es da geht. Ich habe den Podcast quasi bei mir auf der Liste, aber ich habe noch nicht reingehört. Aber der Ludwig wird euch jetzt gleich sagen, worum es da geht. Aber ja, ich als nicht Bayern München-Fan und nicht unbedingt größer Freund vom Uli Hoeneß interessiere mich trotzdem für sein bewegtes Leben. Deswegen hört da mal rein und ja, lasst euch vom Ludwig sagen, was ihr demnächst hören sollt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Laufend im Ohr, meiner kleinen Podcast-Ecke hier in der Wechselzone. Und ja, auch diesmal bedanke ich mich für das positive Feedback auf verschiedenen Kanälen, das ich von euch erhalten habe. Und das zeigt mir, ja, dass ihr Lust drauf auf jeden Fall habt, immer wieder neue Podcasts zu entdecken, euch anzuhören, was ich so entdeckt habe, was ich gut finde, was ich zumindest mal erwähnenswert oder vorstellungswert finde. Und ja, insofern freut mich das natürlich. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich freue mich auch jedes Mal, Habe aber auch ein bisschen Angst davor, wenn irgendwo in einem Podcast oder von Freunden und Bekannten mir ein Podcast empfohlen wird. Ich versuche das nämlich dann schon immer, mir zumindest mal eine Episode anzuhören und auch jedes Mal oder jede Woche neue Podcasts selbst zu entdecken. Aber inzwischen ist das wirklich so viel geworden, dass ja, es wirklich immer schwieriger wird, da auch immer auf den aktuellsten Stand der Lieblingspodcasts zu bleiben. Wir haben da schon mal drüber gesprochen, auch in der Wechselzone, wie viele Podcasts wir eigentlich abonniert haben. Und ich habe das wirklich deutlich reduziert. Ich muss auch sagen, ich höre meine Podcasts inzwischen fast ausschließlich auf Spotify. Und habe dadurch eben so ein bisschen meine Podcast-Hörgewohnheiten auch verändert. Ich hatte ja, als wir mal drüber gesprochen haben, ich glaube 150 Podcasts oder so abonniert in meiner Podcatcher-App und nachdem ich die jetzt nur noch sehr selten nutze, habe ich die Chance auch wahrgenommen, eben viele abonnierte Podcasts ja mehr oder weniger zu deabonnieren, indem ich sie einfach bei Spotify nicht abonniert habe. Und dadurch ist es ein bisschen weniger geworden. Meine Lieblingspodcasts habe ich aber natürlich weiterhin im Abo und versuche da auch regelmäßig mehr oder weniger auf dem neuesten Stand zu bleiben. Was inzwischen nicht mehr geht, ich weiß nicht, wie es euch da geht, aber was inzwischen einfach nicht mehr möglich ist, dass man von allen Podcasts, die man gerne hört, immer die aktuellsten Folgen so schnell wie möglich nach Erscheinungsdatum hört. Das klappt bei mir einfach nicht mehr. Da habe ich so meine 3, 4, 5 Podcasts vielleicht, da klappt es ganz gut. Da versuche ich das auch wirklich diszipliniert zu handhaben und die Folgen auch möglichst gleich zu hören, wenn sie erscheinen. Aber in der großen Masse ist das einfach nicht mehr möglich. Was aber auch nicht schlimm ist, denn das ist ja auch das Schöne daran, es gibt immer wieder Neues zu entdecken. Und ja, ich freue mich natürlich auch weiterhin über eure Empfehlungen und Tipps und Dinge, von denen ihr glaubt, dass man sie mal besprechen könnte, auch hier an dieser Stelle. Ich habe euch in dieser Woche natürlich wieder einen mitgebracht oder in dieser Ausgabe wieder einen Podcast mitgebracht. Das ist ein Podcast, der ist vielleicht ja durchaus auch ein bisschen polarisierend, denn es geht um eine Figur des Sports, die nicht überall gleich beliebt ist. Es geht nämlich um Uli Hoeneß, dem ja langjährigen, jahrzehntelang Manager des FC Bayern. Wer oder was der FC Bayern ist, glaube ich, muss ich an dieser Stelle, auch wenn es ein Ausdauersport-Podcast ist, nicht zu erklären, wahrscheinlich auch nicht, wer Uli Hoeneß ist. Mir geht es aber auch eigentlich gar nicht so sehr um die Person Uli Hoeneß, zu der ich schon eine Affinität habe als ja doch jahrzehntelanger Bayern-Supporter und Jahreskarteninhaber, bis ich dann nach Berlin gezogen bin. Ich sehe nicht alles unkritisch, was da passiert, aber ich habe da doch eine ganz spezielle Affinität dazu. Und deswegen interessiert mich natürlich ein Podcast über Uli Hoeneß schon auch irgendwie. Ich muss auch ehrlich sagen, um das nochmal einzuordnen, vieles von dem, was Uli Hoeneß macht oder gemacht hat, fand ich gut, gerade wenn es darum geht, was so die ja, Förderung von Nachwuchs im Vereinsfußball angeht, auch viele wohltätige Aktionen und Maßnahmen, die Uli Hoeneß gemacht hat in den letzten Jahrzehnten, finde ich durchweg positiv. Aber ja, also ich muss ehrlich sagen, wenn jemand versucht, jemanden wie Clemens Tönnies zu verteidigen öffentlich, dann ja, fällt es mir schwer, auf diesem positiven Verhältnis zu bleiben. Und insofern gibt es viele Dinge, die ich auch sehr, sehr kritisch sehe. Aber, und das ist das Schöne an dem Podcast, den ich euch heute mitgebracht habe, das wird auch angesprochen alles, denn es ist ein sehr kritischer Podcast, der von einem Sportjournalisten auch gemacht worden ist und auch immer noch läuft. Also es ist kein abgeschlossener Podcast, aber jetzt komme ich vielleicht doch auch irgendwann mal zum Titel. Es handelt sich um den Podcast 11 Leben, die Welt von Uli Hoeneß. Und der ist erschienen auf allen möglichen Podcast-Plattformen, eine Produktion von Audio Now, also das heißt kein Original irgendwo, sondern ein Podcast, den man überall auch hören kann. Und der ist gemacht worden von Max Jakob Ost, ein Sportjournalist, den ihr wahrscheinlich auch kennt oder viele von euch vielleicht kennen. Der macht nämlich auch 11 Freunde und ist im Fußballgame doch wirklich sehr tief drin, kennt sich sehr gut aus, hat diverse Formate, unter anderem auch ein Podcast über Fußball. Und wer sich dafür interessiert, glaube ich, sollte auch die anderen von Max Jakob Ost sich mal anhören. Und in diesem speziellen Podcast Elf Leben, die Welt von Uli Hoeneß, widmet er sich eben der Figur und der Person Uli Hoeneß, aber eben auch, und das ist das eigentlich sehr Spannende daran, der Fußballwelt, wie sie in den 90ern war, natürlich auch wie sie in den 70ern und 80ern war, aber doch auch sehr viel in den 90ern, wo auch ich so meine, ja, sag ich mal, heiße Fußballphase hatte. Das kam dann später nochmal, so 2005 bis 2010, 2015 rum ungefähr, bis ich dann eben nach Berlin gegangen bin, 2013. Da hat das Interesse dann ein bisschen nachgelassen, aber das ist wirklich meine heiße Zeit. Also wie gesagt, Jahreskarteninhaber, schon auch ein Hardcore-Fan. Ich war nie ein richtiger Ultra, das glaube ich, kann man nicht sagen, aber ich war schon ein sehr harter Fan. Und deswegen ist es natürlich nochmal besonders schön für mich, diese Zeit auch einfach nochmal nacherzählt zu bekommen in diesem Podcast. Aber auch wenn man jetzt nicht so eine direkte Verbindung zum FC Bayern hat oder zu einem bestimmten Fußballverein oder vielleicht sogar zu einer bestimmten Person, ist es eine super spannende Geschichte, die man da erfährt. Denn es geht auch darum, wie die Fußballwelt sich so ein bisschen verändert hat. Also wie es in den 90ern so gelaufen ist, als so die ersten Vermarktungen losgingen, als man das Merchandising so ein bisschen auch entdeckt hat als Fußballverein. Als man gesehen hat, dass die Eintrittskarten nicht die einzigen Einnahmequellen sein können, wenn man bestehen möchte als internationaler Fußballverein, sondern da geht es dann eben auch um Lizenzen, um Verwertungsrechte, um TV-Gelder und so weiter. Und das alles wird mit behandelt in diesem Podcast. Dazu kommt natürlich auch so solche Aspekte wie die Spieler untereinander sich verhalten haben, wie sie sich vertragen haben, welche Kämpfe es da auch auf sehr persönlicher Ebene gab. Die Thematik Christoph Daum, Uli Hoeneß spielt natürlich eine große Rolle. Wer von euch das noch mitbekommen hat, da ging es damals ja wirklich sehr, sehr heftig zu, auch auf sehr, sehr persönlicher Ebene unterhalb der Gürtellinie. Und damit setzt sich der Podcast sehr, sehr, sehr, sehr kritisch auseinander. Und was ich sehr gut finde an dem Podcast ist, dass das nicht alles nur erzählt wird, sondern dass auch sehr, sehr viele Originalstimmen eine Rolle spielen. Also Max Jakob Ost hat mit vielen Beteiligten, über die er auch erzählt, direkt gesprochen. Viele kommen zu Wort. Das sind sehr spannende Gesprächspartner. Die hat Christoph Daum beispielsweise hat er interviewt, aber auch ehemalige Größen aus dem deutschen Fußball. Willy Lemke, Vertreter vom FC Bayern sind dabei, Klaus Augenthaler beispielsweise und so weiter. Die kommen da alle zu Wort und können auch so ein bisschen ihre Sicht der Dinge wiedergeben. Insofern ist das eine sehr differenzierte Herangehensweise, die Max Jakob Ost hier wählt. Und das macht das Ganze auch wirklich sehr, sehr spannend, wenn es darum geht, die Sachen für sich auch einzuordnen und mal so ein bisschen zu überlegen, was da auch hinter den Kulissen so ein bisschen abgegangen ist. Also sehr, sehr interessant. Man erfährt sehr viele Dinge darüber, wie sich auch so ein bisschen das Geschäft Fußball entwickelt hat. Das finde ich auch sehr spannend. Also neben vielen historischen Partien, die besprochen werden und sportliche Ereignisse und Entwicklungen, findet da eben auch sehr viel statt im Bereich von, welche Rolle hat der Fußball eigentlich in der Gesellschaft? Wie hat sich das entwickelt? Wie wurde damit aber auch immer mehr Geld verdient? Wie ist das immer mehr zu einem wichtigen Wirtschaftszweig gekommen? Und ja, welche problematischen Entwicklungen gab es dann auch in diesem Zusammenhang. Das wird auch alles sehr, sehr gut beleuchtet. Also es ist wirklich so ein Rundum-Fußball-Podcast, wenn man so will. Historisch sehr, sehr spannend und aber auch, was so ja die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklungen rund um den Fußball angeht, wird da sehr, sehr viel beleuchtet. Und das macht das Ganze sehr, sehr rund. Also das ist ein sehr, sehr breiter Ansatz eigentlich. Alles hervorgehend eigentlich aus der Thematik Uli Hoeneß. Und das finde ich sehr gut verlinkt. Also ich finde so diese Herangehensweise, dass man praktisch eine schillernde Persönlichkeit aus dem Fußball beleuchtet und alles drumherum mit bespricht und mit untersucht und dadurch so ein ganz großes Bild eigentlich schafft. Das geht ja bis hin zur internationalen Komponente. Das finde ich einen sehr, sehr guten Ansatz, der aber, und das ist noch viel wichtiger, auch wirklich richtig gut umgesetzt wurde. Und deswegen, wie gesagt, wenn man da auch keine persönliche Affinität zu einem bestimmten Thema oder Verein hat, kann man da sehr viel mitnehmen aus diesem Podcast. Und dann gibt es noch eine weitere und letzte Komponente, die ich ansprechen möchte. Die finde ich auch sehr großartig, denn Max Jakob Ost erzählt immer wieder auch, wie dieser Podcast eigentlich entsteht und zwar auch handwerklich entsteht. Also was plant man denn, um einen solchen Podcast zu machen? Was muss da recherchiert werden? Welche Quellen kann man heranziehen? Welche Quellen sind verlässlich? Wo bekommt man diese Quellen her? Was macht man mit den Informationen, die man zusammensammelt? Wie entsteht eigentlich so ein Podcast? Wie wird der geschrieben? Mit welchen Fragen muss man sich herumschlagen, wenn man so einen Podcast schreibt? Und dazu kommt ja auch noch, dass Uli Hoeneß, man kann sich's vorstellen, nicht unbedingt so begeistert davon war, dass so ein Podcast über ihn gemacht wird, dass er sich gleich um Interviews beworben hat, ganz im Gegenteil. Das geht also bis hin zu einer, bis zu einem Drohen mit rechtlichen Folgen. Also auch das passiert, auch das wird sehr schön geschildert. Man bekommt so ein bisschen mit, wie sich Max Jakob Ost immer wieder darum bemüht, ein Gespräch mit Uli Hoeneß direkt zu bekommen, wie das abläuft, was er so für Reaktionen bekommt und wie er sich damit fühlt. Und also man bekommt so ein bisschen auch das Leben eines Journalisten mit, eines Autors, eines Podcast-Autors mit. Und das ist noch so die letzte Komponente, die diesen Podcast wirklich total rund macht, weil man eben auch so ein bisschen die Entstehungsgeschichte eines solchen Podcasts mitbekommt und sehr direkt eben durch den Autor selbst miterlebt eigentlich. Es gibt da auch Mitschnitte von Telefonaten mit seinem Team beispielsweise, die er dann führt, und somit kriegt man wirklich so einen ganz unmittelbaren Eindruck davon, mit was man sich da alles rumschlagen muss, wenn man so eine Thematik bespricht und behandelt. Und das ist wirklich sehr, sehr gut gemacht. Also, ihr seht schon, man kann sehr viel über diesen Podcast sagen. Der Podcast ist im September letzten Jahres zum ersten Mal erschienen und ist noch nicht abgeschlossen. Es war mal geplant, jeden Mittwoch eine Episode zu veröffentlichen. Irgendwann wurden dann 2 Wochen daraus. Und mittlerweile ist es so, und Max Jakob Ost beschreibt es auch sehr schön in der einen oder anderen Episode, dass die Arbeit und die Resonanz um diesen Podcast eben so groß und so vielfältig und überwältigend geworden ist, dass es ihm im Moment gar nicht möglich ist, das ganze Material so zu verarbeiten und aufzubereiten, da jetzt auch wirklich im weiteren 2-Wochen-Rhythmus eine Episode zu veröffentlichen. Und deswegen gibt es immer wieder mal eine Episode. Die letzte Episode ist, soweit ich weiß, Anfang Februar erschienen. Ich habe die bisher auch alle gehört. Es gibt 11 Episoden im Moment. Und wie gesagt, der Podcast geht weiter. Das heißt, ihr könnt die ersten 11 Episoden jetzt erstmal in Ruhe nachhören. Eine Episode dauert immer so, ja, 1,5, manchmal auch 2 Stunden, manchmal auch nur 1 Stunde. Also noch eine ganz gut genießbare Portion, Episodenlänge, die man bei einer Trainingseinheit ganz gut hören kann. Und ja, wie gesagt, hört es euch an, und dann gibt es die Möglichkeit, jetzt auch die neuen Folgen dann nach und nach zu genießen, wenn sie dann herausgekommen sind. Das ist meine Empfehlung für dieses Mal Laufend im Ohr. 11 Leben, die Welt von Uli Hoeneß. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Lasst mich gern wissen, wie ihr den Podcast findet, und schreibt mir, kontaktiert mich, und wenn ihr selbst noch Empfehlungen habt, dann lasst uns das in der Wechselzone gerne wissen, dann vielleicht bespreche ich den dann hier auch mal. Und in diesem Sinne gebe ich zurück ins Studio und bis zum nächsten Mal. Viel Spaß beim Hören mit Laufen im Ohr. Ciao, ciao. So, da sind wir wieder. Danke, Ludwig, für diese coole Empfehlung. Wie gesagt, ich muss da auf jeden Fall noch reinhören. Ich habe es auf der Liste. Und im Vorgespräch hatten wir noch mal drüber gesprochen, wie wir, wie es uns danach ging nach dem Rennen, womit wir meistens immer Probleme haben, welchen Beschwerden. So, ich habe meistens mit dem Nacken und so, und da ist Adrian gerade in die Bresche gesprungen, und der wird euch jetzt erzählen, was ihr dagegen tun könnt. Naja, gut, ich habe seit gestern war Mittwoch, heute haben wir Donnerstag, den 11. Seit gestern habe ich eine neue Reihe auf YouTube gestartet, das heißt der 3-Minuten-Mittwoch. Dort stelle ich meine Kraft- und Mobilitätsroutine beziehungsweise die Übungen, die ich gerne mache, die stelle ich da so ein bisschen vor. Die mache ich vor und stelle da so ein bisschen so meine Routine, die ich so nach verschiedenen Einheiten mache, weil ich mache ja jetzt irgendwie nicht so ein Standardprogramm, sondern ich versuche schon mein Krafttraining oder mein Mobility-Training schon dem Training anzupassen, ne? Und nach unserer Fahrt habe ich doch schon hier und da was gemerkt in den Knochen, ne? Und dementsprechend habe ich das Training beziehungsweise die Einheit, die ihr da in dem Video seht, ausgerichtet. Wie gesagt, 3 Minuten. Schaut es euch an, wenn ihr Interesse an sowas habt. Die Idee kam daher vielleicht nochmal ganz kurz, weil ich da schon immer wieder mal so Anfragen bekomme, ne? Was kann man so krafttrainingstechnisches machen. also ich bin jetzt kein Physiotherapeut, ne, und jetzt irgendwie nicht in erster Linie irgendwie ein Fitnesstrainer, sondern ein Ausdauersporttrainer, und das, was ich da vorstelle, sind auch Sachen, die ich jetzt irgendwo, nach denen ich google oder wo ich jetzt selbst irgendwas, ne, Spezifisches suche und probiere es aus. Manche Sachen denke ich mir selbst aus und gucke, okay, schauen wir mal, ne, was das so alles gibt. Und genau, deshalb ist das in erster Linie so das Training, das ich mache. Ja. Sehr cool. Ich hoffe, das gefällt euch. Gebt Adrian mal Feedback, das ist, kommt immer gut, ob man weiß, ob es ankommt. Ja, habe ich nochmal eine Frage an Mario. Mario, bist du beim Kilometerspiel dabei? Kilometerspiel ist, statt wäre nur Laufen, ist auch Fahrradfahren? Ist auch Fahrradfahren, ja. Ja, dann bin ich natürlich dabei. Also mit Laufen ist im Moment ein bisschen schwierig. Also ich bin jetzt schon ewig schon nicht mehr gelaufen. Das wird dann eher schmerzhaft. Aber Fahrradfahren, klar, wenn ich da mitmachen kann. Ja, aber das ist tatsächlich nur für Kilometer, fürs Laufen. Schade. Ja, aha, ja, siehste, ja, also das doch. Kann man leider keine Radkilometer eingeben. Also mein Trainer hat mir kein Laufen aufgeschrieben. Ja. Von daher bin ich jetzt beim Laufen da nicht dabei. Leider nicht, nee. Ansonsten gerne. Ja, klar, warum nicht? Ja. Das können wir ja ändern. Genau. Nein, bitte nicht. Doch, aber Fleiß ist hier und da ganz gut, aber wenn ich jetzt wieder anfangen muss mit Laufen, ist auch schon ein bisschen schwierig, finde ich. Ja, das stimmt. Gut, dann, wir haben noch den Strava Club. Ja, da haben wir die 300 geschafft, Adrian? Ja, da haben wir jetzt genau 300 oder 301 Teilnehmer, ja, tatsächlich. Da bin ich drin. Ja. Das war jetzt. Wir haben Instagram, da geht es auch immer gut zur Sache. Wir haben noch die Facebook-Gruppe. Leider weiß ich gar nicht, wie es da momentan aussieht. Ist immer so ein bisschen, ja, Facebook ist mal so eine Sache, gell. Ist nicht mehr ganz so in. Ihr könnt uns auch gerne über E-Mail erreichen, über die wechselzone-podcast@gmail.com. Und ganz wichtig, wir haben ein Patreon. Und ja, unter www.patreon.com/wechselzone4 könnt ihr uns gerne unterstützen, wenn ihr das natürlich möchtet. Und nicht zu vergessen, da der Mario hier bei uns zu Gast ist, wollen wir auf jeden Fall auf den Coffee und Channeling Podcast empfehlen, ne, wo der Mario mit einem Team Mitglied des Teams ist, auch sehr hörenswert, ne, gerade so für Liebhaber des Radsports, Mountainbikesports, sind die Jungs gut dabei. Genau, da könnt ihr mal reingucken. Wir haben auch einen netten Blog, wo Sachen geschrieben, wo Sachen getestet werden, und ja, würde uns freuen. Ja, wir sind beide begeisterte Hörer, oder Adrian? Darf ich auch für dich sprechen? Okay, natürlich. Adrian nickt. Ja. Gut. Sehr schön. Dann ja, also ganz kurz, also ich habe da jetzt noch nicht reingehört, aber mein Podcatcher zeigte mir gestern, ist was Neues rausgekommen, ihr sucht jemanden für die Transalp. Stimmt, da habe ich euch beide noch gar nicht gefragt, ihr könnt da gerne mitmachen. Ne? Okay. Also wir suchen einen Partner für den Donato, weiblich oder männlich, der bekommt dann den Startplatz frei von uns und kann da gerne teilnehmen. Die Bike Transalp, von Anfang Juli, genau, ich glaube, von ja, eine Woche, direkt die erste Woche im Juli. Und wir suchen noch einen Teampartner für den Donato. Sehr Adrian, cool. Das wäre doch was für dich, oder? Wow, das hört sich sehr verlockend an, aber ja, schauen wir mal. Ich muss mir auf jeden Fall mal das Ganze mal anhören, aber wie gesagt, klingt sehr verlockend. Aber andererseits, ich hab so viele Ideen jetzt, wo die Monate wärmer werden, und ich habe wirklich Bock aufs Fahrradfahren. Ja, und im Mai kommt ja auch die Orbit-Serie, da habe ich auf jeden Fall auch richtig, richtig Bock drauf, weil die Touren auch deutlich kürzer werden. Ne? Es gibt mehrere Touren, die werden kürzer. Vielleicht lässt sich da auch was machen. Ja. Dann bleibt mir eigentlich jetzt nicht mehr viel zu sagen, außer Mario, wo kann man dich denn sonst noch so, wenn die Leute mehr von dir wissen wollen, erreichen? Ich bin eigentlich außer auf Twitter. Twitter habe ich mich nie drum gekümmert. Ich bin auf Instagram, Mario_Schild. Und auf Facebook bin ich auch. Und ja, und Coffee and Chainlinks ist auch auf Facebook, auf Instagram auch gut vertreten. Kann man da auch ganz einfach finden. Unter Coffee and Chainlinks findet man das. Sehr schön. Und unser Blog ist halt coffeeandchainlinks.de, klar. Also beziehungsweise die Website. Da haben wir halt den Blog, und da sind auch viele Berichte über uns. Und dann kann man auch mal sehen, wer bei uns alles dabei ist. Sehr cool. Hört da mal rein. Aber klare Empfehlung von uns hier. Und dann sag ich schon mal tschüss. Und dann sagt Adrian tschüss gleich. Und der Mario hat noch tschüss. Die letzten Worte. Gut, da hast du jetzt die letzten Worte, Mario. Ja, war auf jeden Fall sehr nett. Vielen Dank für die Einladung. Und ich hoffe, dass wir diese Mountainbike-Tour oder sonstige Aktivitäten zusammen nochmal wiederholen können. Definitiv. Würde mich freuen. Sehr gerne. Da sind wir schon in Planung, beziehungsweise ich bin schon in Planung für die nächste Tour. Das ist gut. Das ist sehr gut. Ja. Sehr schön. Gut, dann planen wir weiter und entlassen euch in euren restlichen Lauf. Bis dann. Tschüssi. Ciao. Ciao. We'll be right back.